Heute begrüße ich Herrn Federkeil und Herrn Müller-Böhling vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Herr Federkeil, Ihre neueste Studie zeigt, dass die Studienzeiten in den Naturwissenschaften rückläufig sind. Angehende Naturwissenschaftler schließen ihr Studium demnach immer schneller ab. Besonders interessant an Ihrer Untersuchung ist aber, dass zum Beispiel bei der Informatik aus flotten Hochschulen langsamere wurden und umgekehrt. Werden die Studienzeiten an allen Universitäten gleich lang? Ist das der Trend, allgemeine Angleichung? Einen allgemeinen Trend zur Angleichung können wir nicht feststellen. Wir haben für 4 Fächer einen Zeitvergleich machen können. In den einzelnen Fächern haben wir gesehen, dass an vielen Hochschulen im Vergleich zur letzten Untersuchung die Studienzeiten kürzer geworden sind. Bei einigen Hochschulen gab es aber auch beide Entwicklungen, sowohl die Verkürzung als auch die Verlängerung der Studienzeiten. Ja, interessant ist dabei, dass sich an einigen Hochschulen, die schon vor 4 Jahren durch lange Studienzeiten aufgefallen waren, die Studienzeiten weiter verlängert haben. Wie Herr Federkeil schon sagte, hat sich an einigen Hochschulen die Studiendauer aber auch verkürzt, zum Teil an Universitäten, die bereits zuvor mittlere oder sogar vergleichsweise sehr kurze Studienzeiten hatten. Beispiele sind die Universitäten Gießen und Jena in der Physik. Was ist denn das wichtigste Ergebnis Ihrer Studie? An den Hochschulen gibt es Unterschiede. Auch die Entwicklung verläuft unterschiedlich. Studienanfänger sollten diese Ergebnisse bei ihrer Entscheidung für einen Studienort berücksichtigen. Wir wollen den einzelnen Studienanfängern, an die sich unser Ranking ja hauptsächlich richtet, also eine Entscheidungshilfe geben. Das heißt, ich soll da studieren, wo man möglichst schnell studiert? Das ist ein Kriterium, denn je nachdem, wo man studiert, trifft man auf mittlere Studienzeiten, die sich zwischen den einzelnen Hochschulen um bis zu 5 Semester unterscheiden. Unser Ranking enthält aber auch andere Kriterien, die bei der persönlichen Entscheidung eines Studienanfängers wichtig sind. Manchmal vielleicht wichtiger als die Studienzeiten. Gibt es typische regionale Unterschiede? Beispielsweise im Osten studiert man schneller? Im Osten gibt es zwar die Tradition kürzerer Studienzeiten, aber mittlerweile gleichen sie sich an. Es sind also kaum noch Unterschiede zu bemerken. Hier würde ich gerne noch hinzufügen, dass wir auch noch ein interessantes Ergebnis über den Zusammenhang von Studienort und Studienzeit haben. Insgesamt haben wir das Phänomen, dass die Studienzeiten in den Großstädten länger sind. Grundsätzlich haben Sie ja gesagt, dass die Studiendauer abnimmt. In vielen Ländern diskutiert man eine Begrenzung des Studiums durch Gebühren. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen kurzer Studiendauer und drohenden Gebühren? Nein, ich glaube nicht, dass von den Gebühren für Langzeitstudierende schon ein Einfluss auf die Studienzeiten ausgegangen ist. Woran liegt es denn, dass die Studienzeiten kürzer werden? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es ein Thema ist, das in den letzten Jahren immer wieder angesprochen wurde. Die Fachbereiche haben die Studiengänge reformiert, das heißt ein effektiveres Studieren ermöglicht, zum Beispiel durch strukturiertere Studienvorgaben oder auch bessere Öffnungszeiten der Bibliotheken. Herr Müller-Böhling, Hochschulranking hat in Deutschland ja keine Tradition. Können Sie uns noch etwas dazu sagen? Ja, das ist noch relativ neu. In der vorliegenden Untersuchung werden die Studienbedingungen in 34 Fächern an unterschiedlichen Universitäten miteinander verglichen. Dabei werden jeweils bis zu 30 Kriterien untersucht. Und da kann ich dann sehen, welche Universität die beste und welche die schlechteste ist? Nein, es werden in diesem Ranking keine Einzelplätze vergeben, sondern die Fachbereiche werden für jedes Kriterium gesondert einer Schluss-, Mittel- oder Spitzengruppe zugewiesen. Vielen Dank für dieses Gespräch.